Es wohnet ein Fehler zu Frankfurt am Main, entgehre von lustiger Sechterei. Und er trat auf den Markt, was schaut er dort, der schöne Frau ist schwarz in der fehlenden Haut. Nun bug ich der Fehler, nun fehlen uns auf, wir wollen die Zahlen des Sohnes vollauf. Einen feinen Tanz verwendet der Geist, verwendet der Geist. Walpurg ist Nacht, wir heulen gefeit. Walpurg ist Nacht, wir heulen gefeit. Der Geige strich, der Geige strich, der Geige strich einen frischen Tanz. Die Frauen tanzen den Sagen, wenn du kein Wählen, mach dich nicht frei, mach dich nicht frei.